Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, in den späten Stunden oder auch am Ende eines Wahltags, der für all diejenigen unter euch, die gegangen sind, vermutlich ähnlich aufregend war, wie es für mich gewesen ist. Ich musste 3 unterschiedliche Wahlen wahrnehmen, 2-mal auf kommunaler Ebene, 1-mal Europa, also 3 Formulare, teilweise sehr umfangreich, dann falten, in die Brusttasche stecken, zur Urne gehen und fast hätte ich noch eine Tankquittung mit reingeworfen und sogar eine CD, die ich in der Brusttasche hatte, die nämlich von Susanne Blech. Das wäre nun wirklich an Tragik kaum zu überbieten gewesen, aber im letzten Moment habe ich es gemerkt und auch der Wahlleiter oder der Mann zumindest an der Urne wies mich noch rechtzeitig darauf hin. Aufregend, also wenn man so will. Möchte beginnen mit einem Mann, der bereits vor 20 Jahren so etwas wie ein Visionär in Sachen Europa war. Damals erschien sein so betiteltes Album Europa. Die Rede ist vom Finn Jimmy Tenor und daraus hören wir natürlich das Main Theme, den Titeltrack Europa im Hauptthema. Hier ist zunächst Jimmy Tenor. Ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Break. Na, wollen wir mal abwarten, ob der wirklich so kurz ausfällt, wie ich das gerade schon angekündigt habe. Nachdem ich eben den Briten Lone gespielt habe, Reality Testing, sein neues Album erscheint Mitte Juni. Zwei Titel kann man bereits spielen daraus. Ich habe das in der letzten Woche schon getan. Aurora, Northern Quarter. Ich mag den Typen unglaublich mit seinem ganz individuellen Verbundsystem gewissermaßen aus House, Techno, sanften Hip-Hop-Beats, wo er zu sehr einzigartigen, wie ich finde, Resultaten kommt. Bin hochgespannt auf das Album, das ich in Gänze noch nicht gehört habe. Ansonsten gilt zur Achtung Politik der heutigen Sendung, dass viele Tracks tatsächlich so in den Bereich Mellow fallen, einige balearisch angehauchte Titel. Das hat einen ganz einfachen Grund und der liegt im Weg zum Wahllokal, etwa 500 Meter lang. Und ich muss an dieser Stelle auch einfach mal loswerden, was ich zuletzt schon andernorts gesagt hatte. Ich lebe seit Wochen so wie ein Höhlenmensch eigentlich, komme kaum raus. Grund sind natürlich nicht zuletzt die zahlreichen Veröffentlichungen und man kommt sich am Ende wirklich vor wie so ein Höhlenmensch. Ich muss bei dem Begriff Höhlenmensch immer an Gewichtheber denken, weil damals hieß es immer, dass diese Gewichtheber in so höhlenartigen Räumen gehalten werden. Sie werden dort gemästet. Sie trainieren dort natürlich auch. Und dann so alle 4 Jahre anlässlich der Olympischen Spiele verlassen sie ihre Höhle, gehen auf die Bühne und stemmen dann Gewichte im Bereich, ich weiß es nicht genau, 170 bis 350 Kilogramm ungefähr. In dem Dreh muss das sein. Also wie ein solcher Höhlengewichtheber komme ich mir vor. Und wenn man da mal rausgeht zur Wahl, dann merkt man, meine Güte, es ist verdammt warm geworden. Und das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel gerade hier auf einen Titel zurückgefallen bin, den ich im zumindest relativ kalten Winter mir organisiert hatte von 3 isländischen Schwestern und ihrem Produzenten /DJ, die ich in Groningen auf dem Eurosonic sah. Ich habe diesen Titel bis heute nicht vergessen, weil ich mit ihm so sommerliche Nächte, so schön warm, mellow, durchtanzen, solche Dinge verbinde. Die Rede ist von Zishi Ai. Die sprechen sich Zishi und nicht Sissi, wie ich sie zunächst genannt hatte. Zishi Ai, Ain't Got Nobody ist der Titel, den ich gerade gespielt habe. So, dann bin ich jetzt auch gleich durch hier, möchte aber mir den Hinweis nicht verkneifen, dass es durchaus einige Techno-Produzenten gibt, die aus meiner Sicht beim Versuch, ihr angestammtes Genre zu verlassen, um vielleicht eher in songorientiertere Gefilde sich zu wagen, dass nicht alle da diesen Sprung schaffen. Ich zum Beispiel bin nicht sehr glücklich mit dem, was der Däne Trente Möller seit einigen Jahren macht, den ich als hervorragenden Techno-Produzenten in Erinnerung habe. Wenn ich mir zum Vergleich das anhöre, jetzt komme ich langsam zum Punkt hier, was der Schwede Hannes Norwide auf seinem neuen Album macht, ich fasse es ja nicht. Der Mann nennt sich als Künstler Lust for Youth und stand bisher auf dem amerikanischen Label Sacred Bones für mega kalten, düsteren Techno. Und wenn ich sein neues Album jetzt höre, International, das ihn im Verbund mit 2 Musikern gewissermaßen im Bandformat sieht, dann finde ich das einfach nur großartig. Eine Kostprobe aus diesem International betitelten Album hier von Lust for Youth. Nase verdammt gut im Wind, das Kölner Duo Koma. Nicht nur, dass die beiden, Marius Bubert und Georg Konrad, vor Jahren bereits die ersten waren, die mit der mittlerweile zu Ruhm und Ehren gekommenen Dylan, die inzwischen in Berlin lebt, Musik produziert haben. Auch hier sind sie früh dabei bei dem deutschen Produzenten Aaron Ahrens, der eine EP veröffentlicht hat, Brief Embrace, auf der sich diverse Tracks befinden und aus meiner Sicht als Krönung gewissermaßen der Koma-Remix des Titels Little Space, Aaron Ahrens. Ich entsinne mich gut, ich hatte in der letzten Woche eine bestenfalls durchschnittliche Hausnummer im Remix des österreichischen Duos Ogis Debris gespielt. Großartige Typen sind das, die so ein bisschen so schreiende Orgeln gerne platzieren in den Tracks, obwohl sie im Original auf den Spuren gar nicht drauf sind. Hier Ogis Debris mit einem etwas älteren Remix, der mir einfach mal so beim Wühlen, Stichwort Höhlenmensch, in dieser Woche in die Hände gefallen ist. Im Original stammt er von Achtung, I Wolf, also ein Wolf aus Österreich, der in Wahrheit Wolfgang Schlögl heißt und auch lange bei den Sofa Surfers mitgewirkt hat. Let It Go hier im Ogis Debris Remix. Wie heißt es so schön? Slow Down the Music. Hier ist der wunderbare Amerikaner Taylor McFerrin. caught in fabrics that's average. What would ever happen if I got married? Same shit, different cake. Honestly, I'm grasping for it. Asking for it, if that's your form. My mask is on, I'm taking mine, I'm blasting yours. And you know wrong shit, dog, it's crazy. Ayy, we blow your shit off and maybe it's coming very fast, yes, quickly. Maybe I just live with a clip, never empty. Maybe I just live in the past, broken friendly. I just broke into your mind, don't forget me. I just think I'm on my grind, heaven sent me. Sick. I said, one time for that chair, baby, two time for that chest. Yeah, you hatin', why you do that? Yeah, you hatin', why you do that? Said like three time for them rolls, hoping that them hoes won't fold. Yeah, that hatin', why you do that? Yeah, that hatin', why you do that? Now. I said, kick it in New York with the fashion. Women saying, glad that you back, man. What would ever happen if I'm just mad rich? Penthouse, whatever, extraordinarily lavish. Or when bad and more, but I'm asking for it. Bad performing, I'm last, I'm on, and that's the song I'm lasting on. Some photo shit, dog, is crazy. Hey, you know I'm it, dog, you lazy. Hit the rocket, turn the switch, yes. In the pocket, heard the click, yes. Swerving to my dick. It's absurd now, isn't it? Yeah. Hit the rocket, turn the switch. In the pocket, heard the click. A swerving to my dick. It's absurd now, isn't it? For that check, baby, two time for that check. Hating, hating, why you do that? Yeah, you hating, why you do that? Said like three time for them rolls, hoping that them hoes won't fold. Yeah, baby, hating, why you do that? Yeah, now hating, why you do that? Yeah. One time for that check, yeah. Hier. Ich spiele noch ein bisschen was dran. Thank you. Time after time, Cindy Lauper. So when I pine for a piece of that dirty stump, gotta soak my sides down, I'm a thirsty swamp. Immersed in a bubble that is burst and popped, but the worst is stopped and a verse is dropped. Words are left lingering, lost in a fog, straight language. Hanging down, banging on my noggin, cocoa slang. We fly in, dinging down the problems, heads down, hoods up, eyes wide, shoulders shrugging. Time stops, behold the transformations, get back, keep watching. Yeah, we're on that language with an audible gasp. All at once become a statue made of stone and a curmudgeon. I thought it might be fun if I said a little riff on my rapid lack of patience for the head of the transition. Don't mean to be ungracious, I'll illustrate the difference. I'll end a compound sentence with a fucking preposition. I'll send a clown to college, I'll even retribution. I'll pop for transportation, I'll send a nun to prison. I'll hang around and polish other clocks in the Smithsonian pro bono after hours as an homage in memoriam. Screwed, man. Fucking technology, man. People going to the moon and that shit. Crazy, like satellites and all this shit, man. On that language, would you? Those words, new slang, the clan that just give it a whirl. Don't look back, jump a turnstile, turn a style back. Raps of wrath, I'm Harry Steinbeck. You know I'm on that language, you know I use those words. I change their place in space and form. New compositions from pages ripped and torn. New slang, that clan that stay indoors. You know we're on that language, you know we keep it weird. Strange kids make collages for ears. We keep our ottomans out front of our chairs. We're lounging, new slang. Mispronounce it. You know I'm on that language. You know I keep exploring. Some like it cold, like peas and porridge. In the pot, 9 days old. It's moldy. Mine's molten metal. On that language, we'll use those words. On that language, on that language, on that language, we'll use those words. On that language, on that language, on that language, we'll use those words. On that language, on that language, on that language, we'll use those words. On that language, on that language, on that language, juice those words. Cook a slang, do it like a different world. Yeah. 1 Live 4. Yes, yes, yes. Erlaubt bitte, bevor ich hier weitermache, einige Bemerkungen zu den zuletzt gehörten Titeln, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt vielleicht ein bisschen buchhalterisch rüberkommt. Immerhin habe ich da, wenn wir Taylor McFerrin mit einbeziehen, 6 kürzere Titel in einer Linie gespielt. Nach Taylor McFerrin kam zum Beispiel der britische Produzent Boxcutter. Da bin ich ein bisschen der Zeit der Zukunft gewissermaßen zuvorgekommen, denn erst im Juli veröffentlicht die Kosmische Brücke dieses großartige Label, das natürlich tatsächlich Cosmic Bridge heißt und von den beiden Chromestar und Omunit betrieben wird. Diese Kosmische Brücke veröffentlicht eine wunderbare Compilation und ich konnte gar nicht anders, als bereits schon jetzt mal einen Titel als Appetizer gewissermaßen daraus zu spielen, eben vom Boxcutter Active Transformation. Dem folgte King Britt, der sich auf seinem aktuellen Album, das auf dem jetzt 10 Jahre alt gewordenen Label Hyperdub erschienen ist, Flossen Paradigm nennt. The Phoenix heißt sein Album mit wunderbar surreal zerlaufenden Sounds, wenn man so will, denen hier und da immer mal Beats zugegeben werden. King Britt ist eigentlich ein Hausproduzent, der schon immer ein Händchen für verstrahlte Sounds hatte, der sich hier in ambienten Soundschichten ergeht, manchmal auf die klassische Dubstep Beats pro Minute Schiene geht, 140, und genau so habe ich ihn auch versucht abzulichten. Dann kam der amerikanische Rapper Rome Fortune, diesen Namen müssen wir uns merken, ein ganz junger Kerl, hat noch nicht sonderlich viel auf dem Kerbholz, ein ebenfalls sehr paradiesisch anmutender Sound um ihn und seine Raps herum. Rome Fortune, One Time Four heißt der Titel, den niemand anderes als Fortet produziert hat. Und dann kam nach dem Motto Vorsicht, Falle für alle, so ein Boogie angehauchter Titel mit teilweise endlos wirkenden Pausen zwischen zwei Noten. Das ist diese wunderbar kaputte Squee-Musik aus Skandinavien, die jetzt wieder nachzuhören ist auf einem Sampler, den ich zuletzt schon mal ins Spiel gebracht hatte. Museum of Future Sound 4. Die Zukunft also ins Museum gepackt. Das können nur die Squee-Leute. Und abgeschlossen habe ich das Ganze mit dem guten Coco Bryce, von dem es eine neue EP gibt mit vielen Mash-Up-Styles gewissermaßen. Ein Track von den insgesamt 6 featured den Rapper New Slang und das Ganze nachzuhören auf der Coco Bryce EP The Lover. Das soll es auch schon gewesen sein. Hier kommt die Düsseldorfer Formation Kreidler. just want time. But we're still in sinners that make it. Will you stand and watch as I'm in sin? Kurz, wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe Lust, einige Titel in einer Linie zu spielen, werde aber nicht vergessen, was wann gelaufen ist. Have been so. 1Live4. An dieser Stelle mal ein ganz kleiner Break, nachdem wir hier das britische Trio Coco, Steel and Love Bomb gehört haben, das vor ziemlich genau 20 Jahren schon einmal von sich hat hören lassen, unter anderem damals mit einem Album namens It, an das ich mich sogar noch düster erinnern kann, auf dem renommierten britischen Electronic-Label Warp Records. Es gibt ein neues Album der drei, die sich zusammengefunden haben und in mehreren Sessions klassischen Chill-Out fabrizieren vom gerade gehörten Titel, der ein relativ zügiges Haustempo zum Ende hin zumindest annimmt, sollte man sich nicht täuschen lassen. Es gibt auf diesem Album, das da auch heißt, The Chill-Out Album, oder Album, viele verwehte Passagen, die sehr kunstvoll zusammengefahren werden und dazwischen dann eben Titel, bei denen der Groove so ein bisschen stärker im Vordergrund steht, wie der, den ich hier gerade gespielt habe. Coco, Steel and Love Bomb, The Chill Out Album. Wenn ich gerade Warp sage, dann fällt mir ein, dass ich in der letzten Sendung so eher nebenbei mich erinnerte an eine alte EP vom Aphex Twin auf eben diesem Warp-Label mit dem Hinweis, er habe damals, was das Cover betrifft, gewissermaßen die Blaupause geliefert für Conchita Wurst, modelliert als Frau, sehr freizügig bekleidet, der gute Aphex Twin und eben mit Bart. Besten Dank für eine ganze Reihe von Hinweisen, die mir, was den Titel dieser EP betrifft, auf die Sprünge geholfen haben. Es handelt sich tatsächlich um die Aphex Twin EP Window Licker, also Fenster lecker. Wer mal Lust hat, sich dieses Cover anzuschauen, also die Vergleiche mit Conchita Wurst, sind zumindest über irgendetwas gebrochen. Sie hauen schon hin. Ich möchte mich hier nicht festreden. Wir haben Kreidler gehört. Die Düsseldorfer Band ist für ihr Album ABC nach Georgien gefahren, hat sich dort unter anderem mit Chören angefreundet und die auch auf dem neuen Album ABC eben mit eingesetzt, auf dem sie vor allen Dingen auch zeigt, wie frohgemut sie rifft und Lust hat zu riffen. Dieser Titel, den ich da schon vor einer ganzen Weile gespielt habe, Modul, den finde ich einfach unglaublich, wie er sich auf den letzten Metern gewissermaßen wandelt in ein regelrechtes Dancefloor-Monster. Kreidler mit dem Album ABC. Dann ein Titel mit Ansage gewissermaßen. Die Rede ist von dem britischen Produzenten Quenum und 5AM, ein Track, den ich in der letzten Woche im Tiefschwarz-Remix spielte, aber keinen Deut schlechter, etwas atmosphärischer, nachtschwangerer geraten, typisch eigentlich für ihn, der Matthew Johnson überlange Remix, den ich dann gespielt habe, abgelöst von dem Mauritius-Briten Mo Colors, dessen Debütalbum für reichlich Furore und Wogen gesorgt hat, nicht zuletzt auch in dieser kleinen Sendung. Da gibt es insbesondere den Titel Mike Black, der sich zu einer Art von kleinem Hit herauskristallisiert hat und der jetzt in remixter Form, und genau die habe ich gespielt, so ein luftiger, ätherischer Philly Soul, wenn man will, in Remix-Version von John Wizards veröffentlicht worden ist. Und dann bin ich dazu übergegangen, die Berliner Band Still Parade zu spielen. Mark Barrett, den Briten, der ein wunderbar balearisches Album namens Sketches from an Island produziert hat und gerade verklungen dann Coco, Steel and Love Bomb. Und weil ich an diesem Mark Barrett so einen Narren gefressen habe, möchte ich aus diesem Album Sketches from an Island einfach einen weiteren Titel spielen. Mark Barrett. Thank you. Musik von der belgischen Band Spider Goats, verstärkt um Ian Clement. Am Ende dieser Woche erscheint ein neues Album des Amerikaners Joe Henry, Invisible Hour. We are gathered together. We are hidden from view in a tangle of laurel. We tear at our sorrow like bread, start up anew. Where a circus stands blazing and steam engines break and whine in a raised hobo jungle, your lost and found wonder has risen, mixes with mine. Then foolish we are in the presence of God and what all his grave angels have done. In love's growling weather, if we're dreaming together of our heaven, apart from this one, apart from our own. Light we can't understand. have done. In-laws crawling, whether if we're dreaming together of our heaven. Apart from this one, apart from our own. There's a new Erlaubt, dass ich nochmal ganz kurz zurückschaue. Ich hatte eine mir bis hierhin auch nicht bekannte Band aus Belgien gespielt, die Spider Goats, mit dem Titel Under My Skin. Entdeckt habe ich den auf der Compilation eines belgischen Labels, das heißt Unday, und diese Compilation selber trägt den Titel Music for Undays, also Musik für Untage gewissermaßen. Ich schätze dieses Label unter anderem deshalb, weil mit dem belgischen Ausnahmemusiker-Gitarristen Bart Docks, so heißt er, ich muss das aus dem Gedächtnis jetzt sprechen, dort ein Künstler unter Vertrag ist mit gleich zwei Bands, die ich gleichermaßen schätze, die Flying Horsemen mit Gesang und die Gruppe Dongs Dongs, meistens instrumental mit dunklem Wüsten-Jazz-Rock, könnte man das vielleicht versuchen einzugrenzen, die Musik von Bart Docks und einigen anderen auf diesem liebenswerten belgischen Label Unday. Den Joe Henry, ja, den ich dann auch noch gespielt habe, den mag man oder man mag ihn nicht. Er hat keine Angst, auch mal spröde rüberzukommen. Invisible Hour könnte so ein Album sein mit stark abgespeckten, teilweise überlangen Tracks. Aber ich höre ihm nun mal gerne zu in seiner spröden Art, in seinen verschlüsselten Erzählungen. Sein Sohn spielt hier und da diverse Blasinstrumente. In der Vergangenheit hatte Joe Henry sich schon des Öfteren mit Jazzmusikern eingelassen. Ornette Coleman sogar ist dabei gewesen, dass er die Schwester von Madonna irgendwann geheiratet hat, sage ich immer dazu, weil dieser Mann nun seit vielen Jahren das Kunststück fertig bringt, eigentlich nur einem relativ vergleichsweise kleinen Kreis bekannt zu sein. Diejenigen unter euch, die die letzten Madonna-Platten in einer Linie haben werden, bestätigen können, dass jeweils ein Song auf jedem Madonna-Album auch immer aus der Feder ihres Schwagers, in diesem Fall also Joe Henry, stammt. Und so kann er natürlich alleine damit sein Leben machen. Der letzte Track vor Mitternacht kam dann aus einer Compilation-Reihe, die jetzt in die dritte Folge geht. Das französische Musik- und Modelabel Kitsune schaut sich zum insgesamt dritten Mal auf dem amerikanischen Markt gewissermaßen um, versucht unbekannte Tracks, Songs an Land zu ziehen. Kitsune America 3, so heißt diese Compilation, der Vorläufer war unfassbar gut. Und überraschend ist, dass Kitsune, die sehr wach sind, was diese Compilation betrifft, sehr stark auf Songs, auf Lieder setzen, wie wir eben einen gehört haben von Sunny Colon. Es gibt natürlich auf dieser Compilation, die im Übrigen auch erst in etwa 14 Tagen erscheinen wird, auch soft groovende House Tracks. Einen solchen möchte ich gerne hier zusätzlich ins Spiel bringen, eben von dieser Compilation. Der stammt von Lane 8. 4. Kleiner Boxenstopp an dieser Stelle, nachdem wir die wunderbare New Yorker Sängerin, Singer-Songwriterin Sharon Van Etten gehört haben, die ihrem 2012-Album Tramp nun ein weiteres hinzufügt. Ein weiteres, das hierzulande gut zu bekommen ist. Sie hat auch vorher schon Platten veröffentlicht auf Kleinstlabels mit Mini-Vertrieben. Are We There heißt dieses Album von Sharon Van Etten mit etlichen Songs, die so eine leicht sentimentale, gleichzeitig aber auch zuversichtliche Note gleichzeitig verströmen können. Darunter zähle ich den gerade gehörten Song Taking Chances. Davor habe ich die Euroboys gespielt, eine aus meiner Erinnerung norwegische Band, der nur eine vergleichsweise kurze Lebenszeit beschieden war, der Band wohlgemerkt, nicht den Musikern, die in ihrer Karriere auch mit Bands wie Glucifer oder auch Turbo Negro gespielt haben, was man kaum glauben mag, wenn man den eben gehörten Song von ihnen hört aus dem Album Long Days Flight. Das erschien 1999 und ist gewissermaßen natürlich auch deshalb ein Rückgriff, weil der Name Euroboys, also Euro-Jungs, zumindest so ansatzweise eine Verbeugung vor Europa sein könnte. Was habe ich denn noch gespielt? Davor ganz kurz. Dieses wunderbare Kölner Duo Donna Regina hat ein neues Album herausgebracht, das heißt Holding the Mirror for Sophia Loren. Aus diesem Album habe ich einmal mehr einen Titel gespielt, der zeigt, wie sehr die beiden so gewissen Shoegazer-Sounds der 90er Jahre einerseits anhängen, andererseits aber durchaus willens und in der Lage sind, denen so ein fast schon Slow-House-artiges Tempo zu geben, zumindest im eben gehörten Song Carlos, mutete mir das so an. Eine Band, Donna Regina, die ich persönlich sehr schätze. Wenn ich Band sage, ist das natürlich ein Duo. Donna Regina. Einige werden sich vielleicht gefragt haben, nachdem sie in den vergangenen Tagen in der Presse über ein neues Album des Altmeisters Neil Young lesen konnten, wie mag das denn wohl klingen? Denn Basis der insgesamt 11 Coversongs ist ein Aufnahmegerät aus den 40er Jahren mit dem Titel Voiceograph. Ich habe von diesem Ding noch nie etwas gehört, aber dieses Aufnahmegerät ist wohl in der Lage, eine Aufnahme in einem Raum, der nicht viel größer ist, sagen wir mal, als ein Auto, eine Telefonzelle, umgehend die Songs auf Platte gewissermaßen zu pressen. Und das klingt dann wirklich wie Musik, die möglicherweise bereits im 16. oder 17. Jahrhundert auf obskuren Quellen aufgenommen wurde, dann unter ganz dicken Felsbrocken versteckt, jetzt erst wieder entdeckt worden ist. Wir hören einfach mal Neil Young mit einem Song von Willie Nelson aus dem Jahr 1979, On the Road Again. Das klingt dann so. Just can't wait to get on the road. Ich weiß gar nicht, ob ich den Titel des Albums genannt habe, A Letter Home. That was a funky one. Sorry dafür. A Letter Home, Neil Young, und angestiftet zu der eben versuchsweise beschriebenen Aufnahmetechnik hat Neil Young sein Kumpel, sein neuer Kumpel Jack White, der an diesem Album eben dann auch beteiligt ist. Hier kommt aus New York Jack Green. You're my love, you're my love. Dieser Mann hier heißt Di Tiberio. Er kommt aus Los Angeles, 304. Es ist ein neues Album, bei dem ich mir hinsichtlich vieler Titel wirklich nicht sicher bin. Sollte man sie spielen, sollte man es vielleicht lassen. Sie haben sehr viel Reibung, schichten enorm viel auf, verraten hier und da Einflüsse der, sagen wir mal, UK Dancefloor Bass Music. Das hier so ein leicht kaputt produzierter Garage, zumindest teilweise kommt mir das so vor. Aber irgendwie hat das so einen gewissen Reiz, was dieser Mann macht, Di Tiberio, dessen Album in den einschlägigen Foren im Übrigen gar nicht so schlecht besprochen wird. 304, sein Album. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, es ist Zeit, sich hier an dieser Stelle langsam bei dir und euch zu bedanken für deine, für eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute zu wünschen für die anstehende Woche. Bleibt bitte gesund, kommt gut durch und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls in der nächsten Woche wieder hören könnten. Hier im Hintergrund, das ist der Kanadier Sekunde Guillaume and the Coteau du Monde. Mit Musik aus seiner neuen EP The Fight Within. Davor haben wir zum wiederholten Male den Amerikaner Taylor McFerrin gehört, verstärkt durch Robert Glasper Piano Thundercat Bass aus seinem Album Early Riser, das Ende dieser Woche erscheinen wird. Und davor, ich gehe noch einmal einige Minuten zurück, hörten wir den Artist K15, von dem ich nicht sonderlich viel weiß. Immerhin aber kann ich sagen, dass sein Titel Bordeaux, den ich gespielt habe, von niemand anderem remixed worden ist als der Fusion Breaks Fusion House Ikone Kaidi Tetem, in Klammern Bugs in the Attic. Soweit mal die Infos zu den Musiken. Mein Name ist Klaus Vier. Ich bin raus. Ciao, ciao.